Der Jude in uns. Zwar gab es vor Weininger und Atzmon schon den Begriff weißer Jude. Dieser bringt aber nicht deutlich zum Ausdruck, dass das Jüdische ein Moment des Menschen überhaupt ist und latent in jedem Menschen wirkt. Nur vermögens seiner schlummernden Gegenwart in uns, Latenz, wirkt der äußere Jude auf uns aufreizend, als Verführer. Er bringt in uns etwas zum Schwingen, indem wir dem Juden gleich sind, Resonanz. Sonst wäre er nur wie ein Reptil oder rollender Stein. Kraft unserer Verführbarkeit nehmen wir den Juden als eine innere Gefahr wahr, während das Reptil oder der Stein es in uns nur zum Gefühl einer äußeren Bedrohung bringen. Dieses latente Moment des Bösen, das Goethe in seinen Gesprächen mit Eckermann für sich eingestanden hat, will in uns niedergehalten werden. Er könne sich kein Verbrechen vorstellen, dessen er sich nicht für fähig hielte. Gerade das mache ihn zu einer sittlichen Persönlichkeit, dass er die in sich vorhandene Möglichkeit nicht zur Tat werden lasse. Nur in dem Maße, wie uns das gelingt, sind wir sittliche Wesen. Kurz, ohne das Jüdische keine Sittlichkeit. Es ist in diesem Sinne die heilsgeschichtliche Bestimmung der Judenheit, in der Realwelt das Moment des Bösen, die absolute Negativität zu sein, eben das Nein zum Leben der Völker. Es ist dieses Verhältnis zwischen dem Eigentumsvolk Jahwes, des Satans, und den Goyim eine widersprüchliche Beziehung, eine bestimmte Existenz der logischen Identität von Attraktion und Repulsion, die Einzeit von Anziehung und Abstoßung. Das Niederhalten des Juden in uns gelingt aber nur, wenn im Anfang das Böse ein Dasein, eine äußerliche Existenz ist, das heißt, der Jude als äußerer Jude real existiert, an dem wir uns bestimmen. Spinoza, omnis determinatio est negatio. Uns bewusst werden, dass wir das nicht sein wollen und auch nicht so. Dass wir uns am Bösen abarbeiten. Wir stoßen uns am Juden ab zu uns selbst. Dieser Kampf ist das Werden Gottes in uns selbst, unsere Freiheit. Das hat Weininger klar gesehen, Zitat. Der Arier hat dem Juden zu danken, dass er durch diesen sich gegen den Judaismus als eine in ihm angelegte Möglichkeit zu schützen weiß. Zitat Ende. Wenn er auch nicht das Werden Gottes in uns, also die absolute Affirmation, die Negation der Negation, konkret als solche erfasst hat. Als Nichtmensch ist der Jude die erste Negation des Menschen. Seine Emanzipation zur Menschheit, Marx, ist die Negation der Negation gleich zweite Negation, Affirmation, das Hervorheben der Idee des Menschen, das heißt seiner Wirklichkeit, die dem Begriff entspricht. Den Juden werden wir nicht auf jüdische Weise los. Erst nach bestandenem Kampf gehören wir nicht mehr unseren Begierden, sondern uns selbst. Das gilt auch und in besonderem Maße für den geistigen Kampf gegen das innere und äußere Judentum. Dieser Kampf ist die Wahrheit des Esau-Segens. Erstes Buch Mose, Kapitel 27, Vers 40. Damit verliert der philosophische Satz, dass das Judentum die Realgestalt des Teufels ist, Johannes 8, 44, auch das Wort von der Synagoge des Satans, Offenbarung 2, 9, seine Bedrohlichkeit. In der Innenansicht Gottes ist der Jude nicht mehr die misslungene Kreatur, die, man weiß nicht wie, aus dem göttlichen Willen herausgefallen ist und diesen bekämpft, der Engel Luzifer. Nur in der Sichtweise des Verstandes, also in der Außenansicht, entsteht durch Projektion, Sigmund Freud, ein Bild des Juden, das zu seiner Verfolgung reizt. Die Vernunft indessen weiß, dass, wenn es den realen Juden nicht schon gäbe, er erfunden werden müsste, um unseretwillen. Siehe Paulus, Römer 11, 29. Alles, was ist, ist wesentlich ein bestimmtes Dasein eines Begriffsmomentes, das heißt einer logischen Bestimmung, ein Beispiel derselben. So ist die Projektion ein bestimmtes Dasein der logischen Trennung unterschiedener, die in Wahrheit nicht trennbar sind. Wer zu trennen versucht, was nicht trennbar ist, der tötet. Der Verstand tötet. Das geläufigste, von Freud analysierte Beispiel ist die allgegenwärtige Aversion des, in Anführungszeichen, männlichen Mannes gegen ausgeprägt, in Anführungszeichen, homosexuelle Exemplare seiner Spezies. Bei unkontrolliertem Verlauf kann sich die Ablehnung zu offener Aggression steigern. Sie wird unweigerlich zu manifester Gewalt, wenn sich der männliche Mann zum Mob zusammenrottet, um in der Masse sich von sittlichen Hemmungen zu befreien, die dem Totschlag am vermeintlich Perversen entgegenstehen. Gelingt diese Befreiung, kommt es zum Pogrom, an dem sich oft auch biedere Familienväter aus dem gesellschaftlichen Mittelstand beteiligen. Mit seiner Aggressivität gegen, in Anführungszeichen, Homos besteht der Mann auf der Trennung von Mann und Frau. Ich bin nicht wie du, du Schwuchtel. Das allein aber reicht nicht, die Aggressivität zu erklären. Diese verdankt sich vielmehr der inneren Gefahr des Identitätsverlustes. Der männliche Mann hat Angst vor seiner eigenen weiblichen Komponente, die er sich nicht eingestehen will. Ihm ist nicht bewusst, dass er als ein Exemplar des Begriffs latent alles ist, wie der Begriff überhaupt, Gott. Er ist Mann, aber Mann und Weib in Einsheit. Man sieht es ja schon an seinem Körper. So schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild, nach Gottes Bild, also als Begriff, der er selber ist, schuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er sie. Richtig musste es heißen, ihn, erschuf er ihn. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Mit dem Verstandesdenken ist der Sinn dieser Bibelstelle nicht zu erfassen, deshalb auch die falsche Übersetzung. Dem hier entwickelten Beispiel der Homosexualität entsprechend ist die Beziehung des normalen Menschen zum Juden. Der Judenpogrom ist ein Moment dieser Normalität, solange die ihn ermöglichende Bewusstseinsstruktur der Trennung der unterschiedenen Momente nicht im Bewusstsein der Einsheit der unterschiedenen aufgehoben ist. Die reale Bedrohung durch diese, in Anführungszeichen, Normalität ist nirgendwo klarer in Erscheinung getreten als in den Judenpogromen in Polen im Jahre 1946, ein Jahr nach der, in Anführungszeichen, Befreiung Polens durch die Rote Armee. Ich zitiere hier aus der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10. Dezember 2012, Seite 8, veröffentlichten Besprechung des Buches von Jan T. Groß, Angst, Antisemitismus nach Auschwitz in Polen, durch Jörg Barbarowski. Er schreibt, Zitat, auf mehr als 400 Seiten erzählt Jan Groß, der an der Universität Princeton Geschichte lehrt, von der Gewalt, die Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Polen zu erleiden hatten. Polen und Juden waren Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gewesen. Und nun setzten die einen fort, was die Besatzer nicht zu Ende bringen konnten. So jedenfalls interpretiert Groß das Geschehen. Juden, die selbst die Vernichtungslager überlebt hatten, seien nach ihrer Rückkehr von ihren polnischen Nachbarn angegriffen, verprügelt und aus den Häusern vertrieben, diskriminiert und stigmatisiert worden. Tausende wurden getötet, in Kielce und anderen Orten kam es zu Gewaltexzessen und organisierten Pogromen, wie es sie seit dem Ende des Krieges nicht mehr gegeben hatte. Wenn ein Jude, schreibt Groß, gleich nach dem Krieg mit der Eisenbahn durch Polen reiste, riskierte er schlicht und einfach sein Leben. Fassungslos liest man von der Bösartigkeit, Mitleidlosigkeit und Brutalität. Polen misshandelten und töteten Juden, obwohl sie doch ebenso wie sie Opfer des nationalsozialistischen Terrors gewesen waren. Und die polnischen Kommunisten schwiegen. Sie ließen zu, was sie im Interesse des inneren Friedens hätten unterbinden müssen. Wie konnte es geschehen, dass, ein Jahr nachdem die deutschen Besatzer abgezogen waren, in Polen wieder Juden überfallen, ausgeraubt und getötet wurden? Groß gibt darauf eine klare und einfache Antwort, weil es in Polen ein heimliches Einverständnis mit der nationalsozialistischen Vernichtungsstrategie gegeben habe. Kein Jude habe sich Illusionen über die Haltung der polnischen Mehrheitsgesellschaft hingegeben. Schon während des Krieges hätten sich viele Polen mit den Besatzern gegen ihre jüdischen Landsleute verbündet. Als Stalin in der Sowjetunion eine antisemitische Kampagne entfachte, habe er den polnischen Genossen das Signal gegeben, Gewalt gegen Juden sei nicht nur möglich, sondern auch gerechtfertigt. Die polnischen Kommunisten aber hätten auch deshalb geschwiegen, weil sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollten, Anwälte jüdischer Interessen zu sein. Denn die meisten Polen seien überzeugt gewesen, dass Juden Kommunisten seien. Groß bringt dieses Verhältnis auf eine einfache Formel. Die Kommunisten hätten den Antisemitismus toleriert, um sich die Zustimmung der Bevölkerung für die Usurpation der Macht zu erkaufen. Die Gewalt beruhte also auf einem unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag. Zitat Ende. Fußnote: Jörg Babarowski ist ein deutscher Historiker, der sich schwerpunktmäßig mit Osteuropa beschäftigt. 2015 räumten selbst viele BRD-Systemmedien kritisch ein, dass gegen Babarowskis wissenschaftliches Wirken massiv Stimmung von anonymen Personen gemacht wird und es Einschüchterungsversuche gibt, die ihn an eine Art Netzpranger stellen, statt ihn offen und unter Nennung ihres bürgerlichen Namens zu kritisieren. Ende der Fußnote. Das Bewusstsein der Einheit der unterschiedenen Momente des Begriffs ist normativ nicht herstellbar, sondern nur kognitiv, das heißt durch Erkenntnis der logischen Zusammenhänge. Daran ist zu arbeiten, und zwar unter Konzentration aller geistigen Energien auf dieses Ziel hin. Jüdischer Deutschenhass als Umkehrung der Liebe zum Deutschtum. Im Verhältnis des Juden zum Deutschen wirkt aber noch ein weiteres Moment, das den spezifischen jüdischen Hass gegen alles Deutsche begründet. Der jüdische Hass trägt in sich auch die Energie, die ihm aus der Umkehrung, Inversion, der Liebe des Juden zum Deutschtum zufließt. Hier sollte man darüber nachdenken, aus welchem Grunde die Judenheit ihre Herkunftssprache, das Hebräische, vergessen und an ihrer Stelle die deutsche Sprache angenommen hat, die sie zum Jiddisch umgeschaffen hat. Die Hinwendung des Juden zum Deutschtum wird unbewusst als Abfall von Jahwe, als Götzendienst, Apostasie, entziffert, auf den Jahwe die Todesstrafe gesetzt hat. Das ist die jüdische Version der Angst vor dem Identitätsverlust, die als Hass gegen Deutsche eine Schutzfunktion gegen Apostasie, die Auflösung des jüdischen Volkes, erfüllt. Der Hass ist hier als Macht gesetzt, die den jüdischen Hang zum Götzendienst am Deutschtum unterdrücken soll. Dieses Paradoxon hat der Jude Sigmund Freud mit seiner Methode der Psychoanalyse bei Einzelindividuen als Verdrängung erkannt. Diese führt häufig zu Erkrankungen der Seele, Neurose. Das sich herausbildende Krankheitssymptom maskiert die diskriminierte Neigung und ermöglicht so, scheinbar, ein normales, angepasstes Leben in einer der Neigung feindlichen Umgebung. Was am Einzelindividuum gefunden wurde, ist auch am gemeinschaftlichen Individuum, an einem Volk, als reale Möglichkeit vorhanden. Die jüdische Existenz ist von Jahwe sozusagen zu einem neurotisierenden Tarnmanöver genötigt. Um seinen Todesdrohungen für Apostasie zu entgehen, versteckt das jüdische Volk seine Liebe zum deutschen Volksgeist, in dem es Hass gegen das Deutschtum zur Schau trägt. Es betrügt Jahwe und es produziert genügend abstoßende Energie, um das Deutschtum sich als Feind zu erhalten. Dadurch kann es seiner heilsgeschichtlichen Bestimmung gemäß wirken. In gewisser Weise tut sich Gott selbst Gewalt an. Zitat: Er muss leiden, um schaffen zu können. Zitat Ende. Nahum Goldmann. Der Krankheitsverlauf kann aber auch die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Die verdrängende Macht Jahwes wird nicht mehr geliebt, sondern als Feind wahrgenommen und als solcher gehasst. Im Falle des Judentums heißt das, dass ein Dissident alles hasst, was Jahwe ihm anbefiehlt. Diese Erscheinung wird von orthodoxen bzw. identitären Juden als Selbsthass wahrgenommen. Atzmon gehört wohl in diese Kategorie neurotisierter Juden, denn er bekennt, dass ihm die Jewishness, die Jüdischkeit, mit Kontempt, Verachtung erfülle. Das ist das sicherste Zeichen, dass er mangels letztgültiger Erkenntnis des Judaismus mit diesem noch nicht versöhnt ist, noch nicht über den streitenden Reichen, ein chinesischer Begriff, steht. Als sich der Würgegriff der Talmudlehrer lockerte, in Klammern nach Leibowitz, die jüdische Religion starb, und der aufgeklärte Jude geboren war, ist in Deutschland die Liebe zum Deutschtum in vielen jüdischen Menschen durchgebrochen. Das neurotische Symptom, der Hass auf alles Deutsche, begann sich aufzulösen. Es setzte in Deutschland eine echte Assimilation der Juden ein. Diese haben in der deutschen Kultur deutliche Spuren hinterlassen. Ein prominentes Beispiel für diesen Entwicklungsgang ist Nahum Goldmann, auf dessen unten wiedergegebene Äußerungen hier Bezug genommen wird. Mosaismus, der peinliche Urgrund des Judeseins. Es ist der Judengeist selbst, der den talmudischen Trick vereitelt, der darin besteht, die Welt glauben machen zu wollen, dass die satanischen Verse der Tora, des Talmud sowie des Schulchan Aruch, des gedeckten Tisches, längst überwundene, also kraftlos gewordene Archaismen seien, die im zeitgenössischen Judentum keine Rolle mehr spielten. Aber auch diese Baustelle zeigt, dass die Judenheit ein Amphibiendasein führt. Wir erleben gegenwärtig den Versuch, den Begriff Volk zu entstempeln, das heißt in ein bedeutungsloses Wort zu verwandeln. Ich erinnere mich noch gut daran, wie Professor Herfried Münkler mir bei einer Podiumsdiskussion in dem ehemaligen Domizil von Erich Honecker in Pankow gönnerhaft auf die Schulter klopfte, um mich zu belehren, dass das Wort Volk doch nur für eine Phantasmagorie, eine Wahnvorstellung stehe. Damals ging es um das deutsche Volk, das ich in dem Gespräch erhalten wissen wollte. Mehr als ein Jahrzehnt später rügt mich Michel Friedmann, weil ich die Judenheit als ein Volk ansprach. Das gäbe es doch gar nicht, sondern nur Deutsche, Engländer, Franzosen und so weiter jüdischen Glaubens. Fußnote: Michel Friedmann ist ein vorbestrafter, in der BRD lebender, deutschfeindlich gesinnter Jude. Er betätigt sich als medienaffiner Simulant, gutmenschentümlicher Politkritiker, Politmoralapostel und Rabulistiker. Als Mitglied einer christlichen Partei simuliert er christliche Werte, obwohl er sie verachtet. Als pseudokritischer Journalist simuliert er liberale Attitüden und lässt dabei keine auch noch so geringe Abweichung von der politischen Korrektheit zu. Er wirkt als Rechtsanwalt, Publizist und im Fernsehen auftretender rabulistischer Selbstdarsteller, Moderator. Friedmann kann als einer der engagiertesten shoahistischen Apologeten der Gegenwart betrachtet werden. Als solcher ist er in der BRD-Blockpartei CDU sowie im Zentralrat der Juden aktiv. Ende der Fußnote. So spricht der Jude auf der Straße. Bei sich zu Hause hört er sich anders an. Atzmon zitiert Chaim Weizmann, den ersten Präsidenten Israels, mit den Worten, Zitat, Es gibt keine englischen, französischen, deutschen oder amerikanischen Juden, sondern nur Juden, die in England, Frankreich, Deutschland oder Amerika leben. Zitat Ende. Die Judenheit als solche ist die Realexistenz eines besonderen Geistes, der wie alles Leben Selbsterhaltungstrieb ist. Er kann nicht plötzlich ein ganz anderer sein. Er kann sich allenfalls verstellen. Sein Leben ist ewig die unausgesprochene Frage, wer bin ich, sowie die Antwort auf diese, Identitätsgefühl. Atzmon zitiert aus Max Nordaus Ansprache vor dem ersten Zionistenkongress 1897, Zitat. Der emanzipierte Jude ist sich unsicher in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen, ängstlich gegenüber Fremden, argwöhnisch selbst gegenüber dem geheimen Gefühl seiner Freunde. Seine besten Kräfte erschöpfen sich in der Unterdrückung oder zumindest in dem mühsamen Verbergen seines wahren Charakters. Denn er fürchtet, dass sein Charakter als jüdisch erkannt werde, und er empfindet nie die Befriedigung, sich so zu zeigen, wie er ist, in all seinen Gedanken und Gefühlen. Er wird zu einem inneren Krüppel und nach außen hin unwirklich und dabei stets lächerlich und hasserfüllt gegenüber allen Menschen höherer Empfindung, wie alles, was unwirklich ist. Alle besseren Juden in Westeuropa ächzen darunter oder suchen Erleichterung. Sie haben nicht länger den Glauben, der die zum Ertragen von Leiden notwendige Geduld deshalb bringt, weil sie in ihnen den Willen eines strafenden, nicht aber liebenden Gottes sieht. Zitat Ende. Es ist ein innerer Zwang, der in der Judenheit wirkt, ihre mosaischen Wurzeln als die Substanz ihres besonderen Seins dem Bewusstsein gegenwärtig zu halten und sich gleichzeitig von diesem Ursprung zu distanzieren. Im Titel seines Buches rückt Atzmon die Identitätsfrage in den Mittelpunkt. Es ist ja geradezu das jüdische Wunder zu nennen, dass diese zerstreute Ethnie sich über Jahrtausende hinweg als sich gleichbleibend erhalten hat. Schon für ein in Anführungszeichen normales Volk, das über ein Territorium und einen Staat verfügt, sowie tagtäglich sich als körperliches Beisammensein erlebt, ist die Pflege des Identitätsgefühls Schwerstarbeit. Blutige Selbstverteidigungskriege gehören dazu. Alles das muss das jüdische Volk entbehren. Es ist ein Volk ohne Land, ohne Staat, ohne Armee. Das Einzige, was diesem Volk nach seiner Zerstreuung unter die Völker geblieben ist, ist Jahwe. Nur über ihn definiert es sich als ein Volk und dann auch gleich als das zu seinem Eigentumsvolk auserwählte Volk. Siehe 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 20. Und genau das ist das jüdische Problem. Max Nordau legt den Finger in die Wunde. Der Gedanke, dass Jahwe nicht ein liebender Gott, sondern ein strafender Herrscher ist, gibt nicht die Kraft, in seinem Namen Leiden zu ertragen. Es ist nicht wahre Liebe, die den Juden seinem Gott verbindet, sondern Angst. Können wir heute schon ermessen, was in Nordaus Geständnis liegt, dass, Zitat, alle besseren Juden in Westeuropa unter ihrem Judesein stöhnen und nach Erleichterung suchen? Wir sollten uns um dieses Verständnis bemühen. Es hängt viel davon für uns ab. Atzmon geht einen Schritt weiter als Max Nordau. Er hat Jahwe als Satan erkannt und ist nicht bereit, vor diesem zu kapitulieren. Wenn Selbstmord keine Option ist, dann gibt es nur den einen Weg. Jahwe muss vernichtet, der Kopf der Schlange zertreten werden, genauso wie es dem Teufel in der Paradiesszene angesagt ist. Siehe 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Weininger hat den Ausweg noch nicht gesehen und sich deshalb in Beethovens Haus erschossen. Kann man sich das jüdische Volk ohne die besseren Juden denken? Werden diese die Erleichterung, wie Weininger, in der Selbsttötung suchen oder eher ihr Volk retten. In diesem Zwiespalt der Gefühle wird die jüdische Identität zerrieben. Wir müssen den besseren Juden verstehen und uns mit Johann Gottlieb Fichte vergegenwärtigen, Zitat, derjenige Jude, der über die festen, man möchte sagen, unübersteiglichen Verschanzungen, die vor ihm liegen, zur allgemeinen Gerechtigkeits-, Menschen- und Wahrheitsliebe hindurchdringt, ist ein Held und ein Heiliger. Zitat Ende. Fichte, Werke, Band 6, Seite 150. Das hat der Philosoph nicht nur so dahingesagt, wie es die Art der heutigen Showmaster ist. Fichte hat darüber tief nachgedacht. Er hat zumindest eine Vorstellung davon gehabt, wie ein Terrorregime funktioniert. Man will es stürzen, aber der in den Knochen sitzende Schrecken, den das Regime verbreitet, bewirkt Verzagtheit. Sind die eigenen Kräfte nicht zu schwach, um es zu bezwingen? Und wird es nicht umso schrecklicher, wenn man es mit schwachen Kräften nur reizt? Die Verschanzungen, von denen Fichte spricht, sind eine Relation. Nur der Glaube versetzt Berge. Der Unglaube macht feige, denn er lässt einem als Höchstes nur das eigene Erbärmliche sein. Es hat keinen Sinn, dieses in Gefahr zu bringen. Der aus dem Zweifel erwachsende Unglaube zweifelt auch an sich selbst. Vielleicht ist da doch ein Gott, der zornig, eifersüchtig und rachsüchtig ist, ein verzehrendes Feuer, der von sich sagt, Zitat, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Wenn ihr dann Kinder und Kindeskinder bekommen habt und im Land eingewöhnt seid, dann aber frevelhafterweise ein Schnitzwerk irgendeiner Gestalt anfertigt und übel handelt in den Augen eures Gottes, so dass ihr ihn reizt, so rufe ich gegen euch heute Himmel und Erde als Zeugen an, dass ihr gar bald aus dem Lande vertilgt werdet, in das ihr über den Jordan zieht, um es zu besitzen. Ihr werdet dort nicht lange bleiben, sondern gänzlich ausgerottet werden. Der Herr wird euch unter die Völker verstreuen, nur eine geringe Zahl von euch wird als Rest übrig bleiben unter den Nationen, denen auch der Herr preisgegeben wird. Zitat Ende. Fünftes Buch Mose, Kapitel 4, Verse 15 bis 9 und 25 bis 27. Ist es dann nicht schlauer, sich bedeckt zu halten? Pre-Traumatic Stress Syndrome, die Macht der Angst in Israel. Der auch im Zweifel noch vorhandene Restglaube ist in Israel eine Macht. Gilad Atzmon ist auf dieses Phänomen aufmerksam geworden. Er hat ihm den Namen prätraumatisches Stresssyndrom, PrTSS, gegeben. Nicht eine tatsächlich erlittene Verwundung bestimmt die Person, sondern die Vorstellung, dass eine Verwundung sich ereignen wird. Diesen Zusammenhang kann nur ein Jude entdecken. Denn die jüdische Existenz als solche ist über Jahrtausende hinweg mit der Gewissheit gepeinigt worden, dass sie einerseits zu schwach ist, alle Gebote Jahwes zu erfüllen, andererseits im Versagensfalle das Objekt perverser Strafaktionen ihres Gottes zu sein. Atzmon spannt den Bogen zurück zu Moses, Zitat. Die Dialektik der Angst beherrschte die jüdische Existenz und Geisteshaltung weit länger, als wir zuzugeben bereit sind. Denn während jüdische, ethnische Führer sie seit den frühen Tagen der Emanzipation ausgebeutet haben, ist sie viel älter als die moderne jüdische Geschichte. Es ist das Erbe des Tanach, der jüdischen Bibel, das in Juden einen prätraumatischen Zustand hervorruft. Das jüdische Alte Testament entwirft binäre Rahmen. Unschuld/Leiden und Verfolgung/Ermächtigung. Die Angst vor dem Judäozid ist mit jüdischem Geist und jüdischer Kultur verwoben. Es war die Bibel, die die Juden in einen Zustand des Prä-TSS versetzte und ihnen die Angst vor einem Judäozid einflößte. Die Bibel, die das jüdische Universum als ein seines Eintritts harrendes Desasters ausmalt. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 188 folgend. Hier nun greift, wie Atzmon erkennt, die Funktionalität der Holocaust-Religion ein. Zitat: Das prätraumatische Stresssyndrom, PTSS, ist ein Fundamentalgrundsatz der jüdischen und israelischen Kultur. Junge Israelis werden von verschiedenen zionistischen Organisationen zu dem Zweck nach Auschwitz transportiert, dass sie zu traumatisierten jüdischen Erwachsenen heranreifen. Diejenigen, die für den Fortbestand dieser pädagogischen Fahrten sorgen, wissen, dass Trauma ein mächtiges Mittel ist, um das zionistische Narrativ weiter zu befeuern und aufrechtzuerhalten. Unglücklicherweise ziehen die israelischen Jugendlichen nach ihrer Rückkehr die falsche Lektion und treten in die israelische Armee, IDF, ein. Anstatt dass sie empathische Gefühle für die Opfer der Unterdrückung, das heißt die Palästinenser, entwickelt, scheint die gequälte israelische Jugend vielmehr die SS-Brutalität zu imitieren. Niemals wieder, sagen sie, und verbreiten dann Elend um sich herum. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 161. Die Verwunderung, die Atzmon hier zum Ausdruck bringt, ist judenfremd und wohl auch von ihm nicht ganz ernst gemeint. Denn die Verödung jeglichen Mitempfindens mit dem Schicksal der Goyim ist geradezu das Markenzeichen der jüdischen Erziehung. Die israelischen Jugendlichen ziehen durchaus nicht die falschen Lehren aus der Shoah. Ihr Eintritt in die Israeli Defense Force, IDF, verschafft ihnen die Möglichkeit, durch nachholenden Gehorsam in Form von exterminatorischer Brutalität gegen die palästinensische Bevölkerung Jahwe, den Zornigen, wieder zu besänftigen. Dazu einige Kostproben aus Moses Rezeptbuch. Zitat: Es, Israel, frisst die ihm feindlichen Völker und zermalmt ihre Knochen und zerschmettert seine Bedrücker. Es geht auf ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel, das zerschmettert Moab die Schläfe, allen Söhnen Seths den Scheitel, und Edom wird Besitz und Seir wird Besitz. Als Jakob wird der Herrscher kommen und Entronnene hinwegtilgen aus den Städten. Wenn ihr über den Jordan hinüber in das Land Kanaan gezogen seid, so müsst ihr alle Bewohner des Landes vor euch austreiben und alle ihre Götzenbilder vernichten, auch alle ihre Gussbilder sollt ihr vernichten und all ihre Höhen verwüsten und sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen. Denn ich habe euch das Land verliehen, dass ihr es besitzen sollt. Würdet ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch austreiben, so werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden und werden euch bedrängen in dem Lande, in der ihr euren Wohnsitz habt, und so werde ich euch widerfahren lassen, was ich gedachte, ihnen widerfahren zu lassen. Wenn dich Jahwe, dein Gott, in das Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, gebracht und viele Nationen, die Chrititer, Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Chiviter und Jebusiter, sieben Nationen, die größer und mächtiger sind als du, vor dir ausgetrieben haben wird, und wenn Jahwe, dein Gott, sie dir preisgegeben und du sie besiegt haben wirst, so sollst du den Bann an ihnen vollstrecken. Du darfst ihnen nicht einen Bund schließen und keine Gnade gegen sie üben. Auch darfst du dich nicht mit ihnen verschwägern, weder darfst du deine Tochter einem ihrer Söhne zum Weibe geben, noch eine ihrer Töchter für deinen Sohn zum Weibe nehmen. Alle die Völker aber, die Jahwe, dein Gott, dir preisgibt, sollst du vertilgen, ohne mitleidig auf sie zu blicken, und ihre Götter sollst du nicht verehren, denn das wäre für dich ein Fallstrick. Entsetze dich nicht vor ihnen, denn Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte als ein großer und furchtbarer Gott. Jahwe, dein Gott, wird sie dir preisgeben und in große Verwirrung versetzen, bis sie vernichtet sind. Und er wird ihre Könige in deine Gewalt geben, dass du ihren Namen unter dem Himmel austilgest. Niemand wird vor dir standhalten, bis du sie vernichtet hast. So wird Jahwe alle diese Völker vor euch treiben, und ihr werdet dann Völker beerben, die größer und stärker sind als ihr. Jede Stätte, welche eure Fußsohle betritt, soll euch zufallen. Von der Steppe bis zum Libanon, von dem großen Strome, dem Euphratstrom, bis an das westliche Meer soll sich euer Gebiet erstrecken. Niemand wird gegen euch standhalten. Schrecken und Furcht vor euch wird Jahwe, euer Gott, über das ganze Land kommen lassen, das ihr betretet, wie er euch verheißen hat. Zitatenfolge Ende. Aus dem 4. und 5. Buch Mose. Die Soldaten der IDF setzen in Gaza 1:1 die Bilder um, die sie ererbt von ihren Vätern. Die vermeintliche SS-Brutalität fügt sich gut in den gottgefälligen jüdischen Charakter. Wenn im kollektiven Unbewusstsein der Israel-Population die Shoah als Vergeltungsschlag Jahwes für Ungehorsam präsent ist, liegt es nahe, durch Inszenierung der nachholenden Vernichtung der Palästinenser, in Klammern Kanaaniter, den Nachweis der Gottesfürchtigkeit erbringen zu wollen. Daran knüpft sich, bewusst oder unbewusst, die Erwartung, mit geringerer Strafe davonzukommen. Und jene Bilder prägen auch die Israelis, die nicht mehr an Jahwe glauben, so lange bis erreicht ist, was Atzmon frei nach Johann Gottlieb Fichte fordert. Dagegen wappnet sich Jahwe mit einer über Jahrtausende gezüchteten jüdischen Unart, die Atzmon wie folgt diagnostiziert, Zitat: Die fest eingeschliffene judäozentrische Tendenz, fast jede politische und ideologische Kritik als Ankündigung eines bevorstehenden Judäozids auszulegen, stellt eine schwere Form kollektiven prätraumatischen Stresssyndroms, Prä-TSS, dar. Zitat Ende. Der wandernde Wehr, Seite 162. Zitat: Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen, und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein Schwert, und fallen, wo sie doch niemand jagt. Und einer soll über den anderen hinfallen, als wäre das Schwert hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt. Und ihr sollt nicht bestehen können gegen eure Feinde. Zitat Ende. 3. Mose 26, 36 bis 37. Das Scheitern des zionistischen Projekts, von dem Atzmon berichtet, ist die Chance, die Zeitenwende jetzt herbeizuführen und Jahwe zu entmachten. Die Anstrengung des Juden, dem Volksbegriff zu entkommen, ist eine Panikreaktion auf die Erkenntnis, dass Israel wegen seines Wesens das Nein zum Leben der Völker zu sein, das zionistische Ziel, eine in Anführungsstrichen normale Nation unter Nationen zu sein, nie erreichen kann. Unter Schafen bleibt der Wolf ein Wolf. Israels Wendung gegen den Volksbegriff erinnert an die Aesop'sche Fabel vom Fuchs und den Trauben. Die andere Seite der Münze ist, dass auch die Goyim, früher immer als die Völker übersetzt, sich nicht mehr als Volk begreifen dürfen, denn sie würden sich damit als zur Notwehr gegen die Antination berechtigt erfahren und entsprechend handeln. Als entvolkte Völker aber sind sie nur noch produzierende und konsumierende Biomasse, wehrunfähig und wehrunwürdig. Der Kampf Satans gegen den Gott der Liebe hat nichts von seiner Schärfe verloren. Vielmehr reißt die modern gewendete alte Schlange, die den Namen Teufel und Satan trägt, Offenbarung 12,9, fast täglich immer größere Anteile an den geistigen und materiellen Ressourcen des Weltgeistes in den Strudel des Kampfes um die Wahrheit, die uns freimachen wird. Beide Momente des Weltgeistes befinden sich in einer identischen Krise, die sich zu einer existenziellen Herausforderung auswächst. Das ergibt eine epochale Gestaltungslage, aus der durch entschlossenes Handeln weniger Individuen eine gewaltige Welle der Erneuerung der Erde hervorbrechen kann, unter der Voraussetzung, dass in ihr der neue Himmel, wie in Offenbarung 21, seinen Ausdruck findet, wie er sich in der hier skizzierten philosophischen Tradition von René Descartes, Jakob Böhme, Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel geöffnet hat. Zwar steht dieser Gedanke für sich als richtig und wahr, aber er steht nicht allein. Der Weltgeist hat den Ausgang aus der Krise in einem ersten Entwurf bereits in sein Skizzenheft gebannt, mit dem historischen Nationalsozialismus deutscher Prägung. Nach allem, was hier über das Wesen des Judentums dargelegt worden ist, erscheint es plausibel, den Hass der Judenheit auf das Deutsche Reich und den Nationalsozialismus als Beweis des ersten Anscheins zu beurteilen, dass das deutsche Volk von 1933 bis 1945 auf dem richtigen Weg war und deshalb niedergeschlagen wurde. Es stünde schlimm um unser Volk, wenn Hitler von der Judenheit nicht verteufelt würde. Die kaum noch steigerungsfähige Zügellosigkeit des jüdischen Hasses, die ausnahmsweise nicht vorgetäuscht, sondern echt ist, wirkt als zuverlässige Beglaubigung, dass die nationalsozialistische Bewegung unter der Führung Adolf Hitlers nicht unter der Oberleitung des Judentums stand. Dass die Judenheit den Krieg gegen das Deutsche Reich organisiert hat, wäre nicht einmal ein Indiz dafür, dass die Politik des Reiches ihren Interessen zuwiderlief. Aber ihr Hass ist die eindeutige Siegelung der deutschen Revolution als authentische Geschichte, als Freiheitskrieg gegen das Judentum.